Die Schutzgenossinnen, Teil 2. Chor, erste Strophe. Herr aller Herrn, seligster Du der Seligen, höchste Gewalt der hohes Vollendenden, Hort des Heils, Zeus, erhör und deinem Abstamm entferne Manns Unfug mit strenger Ahndung, in aufpurpernde Fluten versenk ihr dunkel bemanntes Fluchschiff. Erste Gegenstrophe. Auf mein der anflehenden, altgefeierten Stamm doch den Blick gewandt, daß der einst so geliebten Ahnen du neu den Ruhm verherrlichst, sei eingedenk, Anrührer du der Jo, ihr der edlen Geschlecht, ja sind wir diesem gefüllt entwandert. Zweite Strophe. Zurück wandle ich den alten Fußpfad, spähend die blumige Lust der Mutter, des Rindes Grasflur, von Wannenjo rasch von der Bremse verfolgt, fleucht mit verwildertem Geist viele Geschlechte der Sterblichen durchrennend, und zwier geht sie in jenseitiges Land durch das Geschick über des Sunds wogende Flut sich stürzend. Zweite Gegenstrophe. Sie flieht rastlos durch Asis Landschaft, Phrygias Fluren hindurch und Schafauen. Sie dringt des Teutras Bezirk, der Myser, lydische Tal auch hindurch und der Kilikier Berg und der Pamphylier Stürmen des Laufs, auch unversiegt flutende Ström und das erwerbreiche Gebiet durch und das vielweizige Land der Kypris. Dritte Strophe. Sodann kommt sie, gedrängt vom Pfeil des rasch ihr nachfliegenden Treibers zur allnährenden Gottflur, zur schneebefruchteten Aue, der feindselig droht, Typhos Gewalt zu Nilos Stromflut, der fremd die Seuch ist, rasend von Schmach der grausen Mühsal und dem Schmerz, den stachelnd eingebohrt, die grimmige Hera. Dritte Gegenstrophe. So viel damals Bewohner trug das Land, bleich regt alle der Schreck auf, so seltsame Gestaltung, das Tier zu schauen, Gras, gepaarten Menschenwuchs, halb junge Kuh, halb Frauenbildung, und wundernd stand man, siehe nunmehr, wer bot ein Labsal der von jagender Brems in Angst umgewirbelten Jo? Vierte Strophe. Zeus endlos fort, der Zeitgebieter, Zeus nun nahte mit Labsal, sogleich vom linden Druck der Hand und Anhauche der Gottheit ruht sie aus und die Tränen stürzt ihr wehmütiger Scham voll. Aus Götterbührt itzt aufgekeimt, nicht täuscht das Wort, blüht ihr der Sohn unsträflich. Vierte Gegenstrophe. Im Zeitfortgang endlos beseligt, drum rings rufet das Land aus, der Sprössling hier voll Lebenstrieb, Zeus Sohn ist er in Wahrheit, denn wer hätte besänftigt sonst Heras tückische Tobsucht, Zeus tat es, daß der Sprössling nach Anrührungen Epaphos recht benahmt wird. Fünfte Strophe. Zu wem mag mehr mit Recht der Wahrheit ich laut auflehn zu allen Göttern, er selbst des Stammes Vater, Herr durch eigne Hand, urweiser und machtvoller Ahn, Aushelfer stets aller Fahrt gedeihn Zeus. Fünfte Gegenstrophe. Zu niemands Leitung scheu sich wendend hält er, was minder herrscht in Obmacht, und keines höhern Throns Gewalt verehret er. Ihm folget schleunig Tat auf Wort und schafft, wohin seines Rats Gedank eilt. Danaos, Chor. Danaos, habt Mut, ihr Kinder, glücklich ward der Bürgerschaft Meinung durch Mehrheit anerkannt als Endbeschluss. Eine Danaide, heil Ehrenvater, liebster du der Boten mir, wohlan, verkünd uns, wo denn ward erreicht das Ziel, wohin entscheidend traf im Volk das Meer der Hand? Danaos, abstimmten Argos Bürger nicht zwiefach geteilt, nein, so, dass wieder jung ich ward im Greisensinn, denn von des Gesamtvolks Händen, die man recht benennt, starrt auf der Äther, als bekräftigt ward der Spruch, wir eingebürgert diesem Land hier wohnen frei und frank vor Anspruch unverletzlich aller Welt, und weder Stadtkind, weder Fremdling darf hinweg uns führen, doch wenn einer wagt, Gewaltsamkeit, wer nicht zu Hülf eilt, dieser Landinhaber soll ehrlos erklärt sein und verbannt durch Volksbeschluss. Also mit Nachdruck überredend sprach für uns der Fürst Pelasgos, Zeus des Fremdlings hartes Zorn vorstellend, das wohl groß im Zeitfortgang er einst der Stadt ihn anschwell, auch für Gast- und Sippenrechts doppelte Verletzung, Gräuel meldend vor der Stadt als ewig unzähmbaren Nahrungstopf des Leids. Wie dies gehört ward, schnell die Händ hob Argos Volk, entscheidend ohn Aufrufer, also soll es sein. Der Volk Beredung wohlgewandten Gang vernahm das Volk Pelasgos, gleich entschied Zeus selbst die Tat. Chor. Aufrufen wir jetzt dem argeischen Volk Anwünschung des Heils zu des Heiles vergelt. Zeus leitete er aus dem gastlichen Mund als gastlicher Gott auf der Wahrheit Bahn zu dem ganz untatlichen Ziel hin. Erste Strophe. Nun doch einmal vernehmt, Götter entsprost von Zeus, wie Glück wir dem Land herabflehen. Nie doch der Glutverderb bring auf Pelasgos Stadt Ares, der üppig tobt, in unfestlichem Chor. Er, der auf anderer Flur Saaten sich mäht von Männern, denn sie zeigt uns Erbarmung durch mildherzigen Ausspruch, ehrend uns, die dem Zeus vertrauen, unneidwürdig geschaht hier. Erste Gegenstrophe. Nicht für der Männer Sach haben sie abgestimmt, missehrend den Streit der Weiber. Auf Zeus sahen sie und ihn, der mit Vergeltung späht, ein Unbekämpflicher, des nie wohl ein Haus begehrt, wann auf dem Dach er Fluch häufet, denn traun, er sitzt schwer, uns ja scheun sie die Sippschaft Zeus, des heiligen Schutzherrn, drum am reinen Altar empfahn steht sie Huld von den Göttern. Zweite Strophe. drum ein Gebet vom laubschattigen Mund entflieg uns mit der Ehrenanwunsch, nie von der Pest verödet werde die Stadt den Männern, nie in der Schlacht sei gefärbt mit Blut hier das Gefilde vom Sturz der Bürger, Jugend soll ungepflückt hier fortblühn und Aphroditas Egad Ares, der Menschenfeind, nie Prachtblumen hinwegmähn. Zweite Gegenstrophe. Würdigen Greisen soll froh des Empfangs umhäuft sein der Altar und aufglühn zu der gemeine Wohlfahrt. Zeus sei verehrt, der große, gastliche Zeus in erhabner Macht, lenkend mit grauem Gesetz das Schicksal, fort auch sprosse den Herrschern hier stets, flehn wir ein Nachwuchs und nehm Artemis Huld die Frauen, wann sie kreisen in Obhut. Dritte Strophe, nie auch zum Männerleid komm ein Verderb daher, schrecklich die Stadt zerrüttend, nicht mit Gesang und Rein, Krieg nur, beträneten Krieg und Volksaufruhr zu Wut bewaffnend, Siechtum, Schwarm unerfreulich fern vom Haupte der Bürger und hold sei der Lykäer Gott stets an wachsender Jugend. Dritte Gegenstrophe. Zeitiger Frücht auch voll Lasse des Zeus Gewalt sprossen die Flur das Jahr durch. Auch das umweidende Vieh prang in vermehrter Zucht. Ja, Heil geb, alles Heil die Gottheit, Segensdeutungen stimm auch hehrer Musengesang an und aus heiligem Mund entschweb ihr hellseitiges Festlied. Vierte Strophe. Es halt ehrvoll des Amts Hoheit die Bürgerschaft, auch den Staat verwalte Gemeinwohls vorbedachte Herrschaft, den Fremden ausgleichend gern, bevor die Kriegswaffe tobt, sei volles Recht, ohne Leid bewilligt. Vierte Gegenstrophe. Die Heimatsgötter eher als stets des Landes Einwohner, gleich den Vätern mit Stieropfrung im Schmuck des Lorbeers, denn Eltern Ehrfurcht fürwahr, als dritte wohl eingeschärft im Rechte steht sie der hohen Dika. Danaos, die Wünsche lob ich, welche weiß ihr Kinder wünscht, ihr aber bebt nicht, wenn vom Vater ihr vernehmt der neuen Botschaft unvorhergesehenes Wort. Von dieses Schutzgestades Höhe nehmt ich wahr das Schiff, denn wohl bezeichnet täuscht's nicht meinen Blick, die Segelleinwand und des Bordes Täfelung und vorn das Antlitz, schauend stracks hieher den Weg, dem Steuerruder, das am Schiffskastelle lenkt, zu treu gehorchend als ein nicht freundschaftliches. Klar ist der Seemannschaft Gewühl mit dunklen Gliedmaßen aus schneeweißem Schmuck gewandt zu schauen, die anderen Schiff auch und die Genossen allzumal schön prangend, doch das Führerschiff dem Lande nah, geschnürt das Segel, lautes Schwungs her rudert es. Nun gilt's geruhig und mit weiser Mäßigung zur Sache schauend nicht zu fliehen, der Göttersitz. Ich aber will Schutzfreund und Rechtsbeistand ersehn. Leicht käm ein Herold oder Ehrenbot heran, der euch zurückheischt und zum Ersatz abfoderte. Doch nichts geschehen wird dessen, bleibt nun besorgt, gleichwohl geratner, falls man säumig folgt dem Ruf, daß dieser Abwehr nie uneingedenk wir sein, mutvoll dereinst traun und am fest beraumtem Tag, wenn nicht die Götter ehrt ein Mensch, hart büßet er's. Chor. Fünfte Strophe. Ich beb, o Vater, denn die Schiff in raschem Flug, da nahen sie und nicht lange Zeit noch Wert verzug. Schreckliche Angst fürwahr bebt durch die Seele mir, wenn der so langen Flucht mir ein Gewinn sich bot. Er, Vater, schwand, in Furcht schwand er weg. Danaos. Weil abgestimmt ward Argos Volksausspruch, o Kind, mutvoll, sie kämpfen gern für dich, das weiß ich klar. Chor, fünfte Gegenstrophe. Ganz ist verderbt des Ägypters ungestüm Geschlecht, nie satter Kampfgier, red ich doch zum Kundigen, jetzt in gewölbtem, schwarzbordigen Schiffsgebälk steuerten sie her, vom scharf zielenden Zorn geführt, mit dunkler Männer zahllosem Zug. Danaos, viel werden jen antreffen, die am Sonnenstrahl des glühen Mittags wohl die Arm abhärteten. Chor. Sechste Strophe. Allein nur nicht lass mich, o Vater, sei erfleht, ein Weib vereinsamt, gilt wie nichts, Mut fehlt und Kraft, trüglich gesinnt sie dort, trüglicher Ränke voll, in ruchlosem Geist, Rabengezücht, durchaus keines Altares achtend. Danaos, zu großem Vorteil möcht uns das gedeihn, o Kind, wenn dir zugleich sie und den Göttern widerten. Chor, sechste Gegenstrophe. Nicht diesen Dreizack scheuend noch der Göttermacht hält sich, o Vater, ihre Hand von uns zurück, hoch sie gesinnt zu sehr, wild zu der Freveltat emporrasend, voll hündischer Frechheit, ganz nicht unsterblichen folgsam. Danaos, doch lehrt das Sprichwort, daß dem Hund obliegt der Wolf und nicht bewältigt Byplos Frucht den Kern des Halms. Eine Danaide. Weil jenen Bosheit grauser und scheuseliger Untiere beiwohnt, ziemet Vorsicht vor der Gewalt. Danaos, nicht ist zu hastig jener Schiffsmannschaft Betrieb, nicht guter Stand, noch Bindungsseilensicherheit zu fester Landung, nicht den Ankergründen auch vertrauen sich der Schiffe Lenker alsobald, zumal da hier sie hafenloses Land empfängt. Und wenn zum Dunkel wandelt Helios, dann gebiert Unruhe gern die Nacht dem weisen Steuermann. Nein, selber nicht aussteigen wäre wohl dem Volk heilsam, bevor dem Stande traut das Schiff. Wohlan, sei klug, das zaghaft nicht du fliehst, der Göttersitz. Ich schaffe Beistand, nicht verwirft des Botenwort die Stadt, der Kreis zwar, blüht an wohlberedtem Geist. Chor, erste Strophe. Jo, bühlreiches Land, mit Recht geehrt, was wird geschehn uns? Ach, wohin durch Apia entfliehn wir, wenn ein dunkler Winkel noch wo ist? O wär ich schwarz düstrer Rauch, der nahe Zeus Gewölken zieht, o schwebt ich spurlos aufwärts und schwend als ein Staub mit raschem Flug, auch unbeschwingt in nichts hin. erste Gegenstrophe. Nicht mehr unflüchtig weilet wohl der Geist, in schwarzem Blutstrom klopfet mir empor das Herz, des Vaters Spähung rafft mich fort, ich schwind in Angst, ich möchte wohl trauerlos empfahn in Seilumschlingungen, bevor des Abscheus Mann hieher ausstreckt die Hand, zuvor entseelt will ich zum Reich des Hades. Zweite Strophe. O meine Sehnsucht wäre wohl ein Äthersitz, um den in feuchten Wolken sich erzeugt der Schnee, o wohl ein glatter, steiler, gastloser, einsam schwindelnder Geierfelsen, der hinab tiefen Sturz bezeugte mir, eh mit Zwange wund das Herz reißend naht die grauen Vermählung. Zweite Gegenstrophe. Von Hunden dann zerzauset und einheimischer Raubvögel Gastmahl da zu liegen, weigre ich nicht, denn wer gestorben ruhet ja, frei der Wehklag und des Leids, komme, was Verhängnis fügt vor dem Hochzeitlager her, wo mir selber Rettung doch, wo des Ebens Löser find ich. Dritte Strophe. Lass tönen Heilruf Himmel empor, ein ängstiges Lied, das Göttern fleht, Gewährung jedoch und Lösung wohl mir schafft, o die Kämpfe mein Vater geschaut, wofern Gewalttat anzusehen, liebt dein gerechtes Aug, ach er uns die Gnad zu dir ehrt Walter, Gott der Macht, Zeus. Dritte Gegenstrophe. Denn jen Ägypters Männergeschlecht voll unerträgliches Übermuts, in hastigem Lauf nacheilend, mich gescheuchte mit frevelndem Wutgeschrei zu fahen, gewaltsam trachten sie, nimm du die Waag und gib den Ausschlag, was vermag der Mensch, wenn du ihm nicht gedeihn schaffst? Schlussgesang. O, o, o, ah, ah, ah, o, der Räuber dort im Schiff am Strand, o Räuber, tot dir! Schiffergeschrei, stopp, hallo! Ausgeschifft hier, o, o, rohes Kriegsgeschrei, laut tönt er, ich sehe Vorspiele dort, die mich mit des Leids Gewalttat bedrohen. Jäh, jäh, eile geschwind zur Abwehr, wie er mit Trotz sich bläht, schrecklich im Schiff, im Land auch, o Herr, sei Schutz uns. Herold, Chor. Herold, eilet, eilt auf die Barke, so schnell der Fuß. Chor, nimmermehr. Herold, wohl denn, gerauf. Chor, gerauf, Brandmark auch, blutige, mördrische Abschneidung des Haupts. Herold, eilet, eilt in das Verderb, o Verderbliche, zum Bord, dann auf des salzigen Meers weithin wogender Flut, werd ich mit herrischem Trotz und mit vernietetem Speer dich durchaus blutend hinsetzen an den Bord, wenn du zu Lärm drob dich empörst, mit Zwang, hartem Zwang gebiet ich abzustehn von dem Wahnsinn. Chor. Jo, ju, Herold, weg vom Sitz in das Meer Gebälk, kehre zum Volke der Frömmigkeit. Chor, nie doch mög ich hinfort ihn schauen, jenen umweideten Strom, dessen erzeugende Kraft lebensgeblüht in den Menschen aufsproßt. Unwürdig mir, edlen des Urstamms, die Knechtschaft, die Knechtschaft, o Greis. Herold, du nun steig ins Schiff, ins Schiff, steige schnell, sei's gern, sei's ungern, aus Zwang fort zum Unglück, steigt an den Bord, bevor Böses euch kommt, Frevel gezücht von der Faust. Chor. Ah, ah, ah, ah, ja, dich treff, ohn entfliehn das Unglück, in dem wogenden Gotthain, um das sandreiche Gebirgshaupt des Sarpedon, wo der weit fortraffende Sturm dich hinwarf. Herold, wehklag und schrei lärmvoll, und ruf Unsterbliche, denn jener Nailos-Barke nie entrinnst du der, wehklag und jammre Herber noch mit Angstgetön. Chor. Erste Gegenstrophe. Weh, weh, weh, weh. Wie Hohnrufungen bellt der Vormann. O verrucht, was du ausströmst mit dem Wutblick, dass der Nailos ob der Frechheit dich hinweg doch wendt, o du Greuel an Frechheit. Herold, zur Bark hinein mir, sag ich, zur Umkehrenden, so schnell wie möglich, keine Säum hier zauderhaft, denn Traun zur Zausung möchte nicht die Locken scheun. Chor. Zweite Strophe. Weh, Vater, weh, des Bildes Nutz wird Fluch mich an das Meer führt, wie im Spinnenschritt das Nachtungetüm. O to, to, tö, ga, ga, Ahnen, komm, weck mir das grauen Gewand, o Ahn, Gas, Sohn, Zahn. Herold, traun, nicht mir furchtbar sind die Götter dieses Lands, denn weder Kindheit pflegten sie, noch Alter mir. Chor. Zweite Gegenstrophe. Zweifüßig giert die Schlang heran, als Giftnatter fürwahr fährt sie auf mich und beißt dem Fuß Schmerzen ein. O to, to, tö, ga, ga, Ahnen, komm, weck mir das grauen Gewand, o Ahn, Gas, Sohn, Zahn. Herold, wenn eine nicht gutwillig geht zum Schiff, wohlan, nicht schont Zerfetzung ihres Kleides Prunkgewirk. Chor. Dritte Strophe. Jo, ihr Landesmächt, ich leid hier Gewalt. Herold, viel Oberherrn, Ägypters Söhne, sollt ihr gleich anschaun, getrost, nicht rügt ihr Herrscherlosigkeit. Chor. Den König erblickend. Dritte Gegenstrophe. Verloren Überfall, o Fürst, dulden wir. Herold, fortziehen, denn muß ich euch gefasst am Lockenhaar, da ungehorsam ihr, vernehmt dies mein Gebot. König, Herold, Chor. König. Heda, was machst du, welcherlei Wahnsinnigkeit, dass du Pelasgos Bürgern so entehrst das Land? Wie, einem Weiberstaate dünkst du dich genaht? Barbar, vor Hellas Söhnen trotzest du so frech, und vieles frevelnd zeigst du nichts von gradem Sinn. Herold, was hier denn übertrat ich, abgeirrt vom Recht? König, als Fremdling handeln ist zuerst dir nicht bekannt. Herold, wie nicht, da nur Verlornes ich auffinden will. König, und welchen Gastfreund hier im Lande sprachst du an? Herold, Hermes, der Gastfreund höchsten, ihn den Forschenden. König, ansprechend Götter ehrst du nicht der Göttermacht. Herold, die Macht der Nailos-Götter ist mir hoch geehrt. König, doch nicht der unsern, selber hör ich das von dir. Herold, wegführen werd ich, wenn sie nicht jemand entreißt. König, Wehklagen sollst du, wenn du Hand anlegst und gleich. Herold, dein Wort verkündigt keineswegs Gastfreundlichkeit. König, nicht bin ich Gastfreund dem, der Gott Geweihtes raubt. Herold, geh hin einmal und sag Ägypters Söhnen das. König, unabgewendet blieb ich drob in meinem Sinn. Herold, gut, dass du wissest, meld ich dir's vernehmlicher, auch ziemt dem Herold anzukünden rundheraus ein jedes. Wie denn, fragst du, und von wem beraubt ich komme, dieses angesippten Weibertrupps, nicht rechten Traun durch Zeugen scheidet Ares dies, nicht solchen Streit pflegt er durch Silbergelds Empfang zu lösen, sondern häufig wird gesehn zuvor Hinsturz der Männer und des Hauchs Wegzappelung. König, was soll ich dir kundtun, das Recht? Spät lernest du wohl selbst es einsehen und die Hergeschifft mit dir. In Gutem magst du die bei freier Herzenswahl heimführen, hat sie fromme Red erst überzeugt, so ward durch alles Volks Beschluss einstimmiger Ausspruch gekräftigt, nimmer abzustehen, dem Zwang die Schar der Weiber. Solches hält ein fest hindurchgetriebner Nagel, dass es dauert unverrückt, nicht steht in Täflein solches eingeschrieben dir, nicht auch in Falten eines Briefs versiegelt, nein, vernehmlich hörst du, was mit freiem Mut die Zung ausspricht, hinweg mir aus dem Gesicht aufs Schleunigste. Herold, wiss also, dass du neuen Krieg dir gleich erwählst und werde Siegsruhm und Gewalt den Männlichen. König, traun, männlich sollt ihr dieses Lands Einwohner hier antreffen, nicht von Gerstenmost Gelabete. Der Herold geht. Ihr aber, Jungfrauen, samt den treuen Dienstinnen Vertrauen fassend, geht zur wohlumhegten Stadt, der fest von tiefer Mauern Schutz umschlossenen. Auch Häuser sind dort, teils vom Volk bewohnt, teils baut ich mir auch selber mit nicht karger Hand. Mutvoll bewohnt man Häuser voll Glückseligkeit mit vielen andern, doch wofern es mehr gefällt, frei steht zu Hausen auch in Einzelwohnungen. Des mögt ihr, was zuträglich und behaglich dünkt, frei steht es, euch auspflücken. Schutzvorstand bin ich und alle Bürger, deren Spruch gekräftiget den Schluss. Warum noch andres Machtausspruchs geharrt? Chor. Nun sei für das Heil dir Fülle des Heils, o pelasgischer Held, send aber geneigt uns den Danaos her, den Erzeuger, der kühn mit Entschluss für Sorg und Rat vorgeht. Er weises Bedachts, sag uns, wo geziemt zu bewohnen ein Haus voll Gunst, denn Traun jedweder entbeut, Fremdredenden rasch Vorwurf, doch das Beste gescheh uns. König, nein, rühmlich genannt und ohne des Grolls Nachrede vom Volk, einheimisch allhier stellt, Freundinnen, euch und Mägd, also, wie vom Lose verteilt euch jeder zum Dienst, als Aussteuer Danaos mitgab. Danaos, Chor. Danaos, o Kinder, weiht den Argosbürgern Dankgetön und Opferduft und, wie des Olympos ewigen Trankus, sie sind Heilbringer all einmütiglich, erst was geschehen ist gegen Landesbürtige von eignen Vettern, hörten sie mit Bitterkeit, dann als Geleit mir wurden Speerbewaffnete geordnet, dass ich eher empfing ein edler Gast und nicht ein unverhoffter Speer unmilden Tod mir brächt und Blutschuld ewig lebend käm ins Land. Da das geglückt ist, ordnet wohl das Steuer des Sinns, dass mir der Volksgunst Ehre noch erhöhter sei. Dies also schreibt euch zu den bereits geschriebenen vielfachen Weisheitslehren, die der Vater gab, den fremden Umgang hier genau erst ausgeforscht, denn jeder wirft auf Schutzverwandte gern der Zung Unglimpf und Lästerungen sind gar leicht gesagt. Euch nun ermahn ich, dass ihr nicht mir Schande bringt, da volle Jugend euch erwuchs, der Männerreiz. Gereifte Frucht ist leicht zu hüten keineswegs. Vom Wild beschädigt wird sie und vom Menschen auch, vom Ungetüm, das flieget und am Boden kreucht. Des Baumes Saft reich hangend Obst ruft Kypris aus, den Raub verwehrend hohgesinnter Lüsternheit. Auf zarter Jungfrauen holde Wohlgestalt, ja pflegt stets, wer vorbeigeht, seines Augs bezauberndes Geschoss zu senden, von der Begier Inbrunst entflammt. Drum nicht geduldet, was zu fliehen, so viele Not, so viele Meerflut wir durchkämpft im Schiffsgebälk. Nicht selber Schand uns und Entzückung meinem Feind geschafft. Die Wohnung steht sogar zwiefach bereit. Die hat Pelasgos, jene hat die Stadt geschenkt, zu wohnen ohne Abgabe. Schon ein guter Wurf, du denn wahre, was der Vater anbefahl, verständig sein mehr achtend als das Leben selbst. Chor. Mag sonst uns Wohlfahrt kommen von den Olympiern, um meine Jugend sei, o Vater, unbesorgt, denn wenn nur nicht, was neues Götterrat verhängt, abweichen werd ich nie vom alten Pfad des Sinns. Chor der Danaiden, Chor der Mägde, Chor der Danaiden, erste Strophe. O wohlan, jegliche Gottheit in den Burghöhen sei verherrlicht, die die Stadt schirmt und die Strömung Erasinos aus der Urzeit hält in Obmacht. Zweite Strophe. Mit Gesang stimmt, o ihr Mägd ein, doch das Lob töne der Stadt hier, des Pelasgos und hinfort nicht sei der Nailos uns verehrt in hohem Festlied. Erste Gegenstrophe. Nur die Flüss hier, die die Landschaft nach Gelust tränken mit Labsal, des Ertrags voll und in fruchtbarer Ergießung durch die Auen mild segnend hinziehen. Zweite Gegenstrophe. O es gönn Artemis huldreich sie, die Jungfrau, uns den Blick, nie mit Gewalt komme die Hochzeit, Kythereias, mir ein Greuel ist doch solch ein Kampfpreis. Dritte Strophe. Sei auch Kypris unverschmäht uns im Triumphton, denn an Macht ragt sie dem Zeus nahe mit Hera und gerühmt wird's, wenn erfindsam sie ein ehrwürdiges Tun lenkt. Vierte Strophe. In Gesellschaft der Erzeugerin ist auch Pothos und der niemals was versagt ward, die mit Huld zaubernde Peito. Auch der Eintracht ist ein Anteil Aphroditas und der flüsternd schleicht des Eros. Dritte Gegenstrophe. Ich gescheucht muß vor der Ate, die heranstürmt, vor dem Wehdrohn und dem Kriegsblut so in Angst sein, was doch glückt ihnen die Seefahrt zu der windschnellen Verfolgung. Vierte Gegenstrophe. Chor der Mägde. Was verhängt ward von dem Schicksal, das geschehe auch, ist doch Zeus Sinn, unumgehbar er, der grenzlos an Gewalt herrscht, sei dem Ebund auch der Ausgang, wie bereits viel ihn erlebt der Frauen von jeher. Fünfte Strophe. Chor der Danaiden. O hinweg wende die Macht, Zeus, mir den Ebund in der Sippschaft. Chor der Mägde. Ja, erwünscht wär es zumeist wohl, doch wie beugst du, wär unbeugsam? Chor der Danaiden. Du ja weißt nicht, was bevorsteht. Fünfte Gegenstrophe. Chor der Mägde. Wie vermag tief in den Sinn Zeus ich zu schauen, forschend den Abgrund, du denn halt Maß in dem Anflehn. Chor der Danaiden. Was geziemt, gib mir Belehrung. Chor der Mägde. Unempört nimm, was ein Gott fügt. Sechste Strophe. Chor der Danaiden. Zeus, der König, wend hinweg nur des wilden Männerschwarms Elichung. Zeus, der Jos Herzeleid gelöst in Heil, durch der Hand linden Druck besänftigend, die ihm milde Kraft erwarb. Sechste Gegenstrophe. Und verleih er Sieg den Weibern, des Bösen Besseres und anderem Gemischtes lob ich, dass dem Unrecht auch sein Recht folgt auf mein lautes Flehn um Lösung. Dies hat gewirkt ein Gott bereits.